Glück. Jeder Mensch sucht das Glück. Aber was ist Glück? Dieser Zustand tiefer innerer Zufriedenheit, Vollkommenheit, mit sich und der Welt im Reinen. Eine Umarmung des Lebens selbst. Und so simpel der Wunsch, so kompliziert scheint das Erreichen dieses sagenhaften Zustands. So instabil, so flüchtig. Versteckt im rasanten Strom der Einflüsse dessen, was wir Leben nennen. Unser Plan vom Glück, ein unmögliches Ziel. Ich sehe diesen kleinen Mann hier mit seinem bunten Hemd und der zerkratzten Brille. Zeit seines Lebens auf der Suche, sich selber wie kein Zweiter im Weg stehend, Antworten auslotend, wo keine sind. Armer Paul, verzweifelt strampelnd, voller Hast, vor lauter Bäumen den Wald nicht sehend. Begleiten wir ihn ein Stück seines Weges, unseren Glücksritter. Und wer weiß, vielleicht erfahren wir ja mehr, als wir dachten, und sehen einmal mehr, das Glück erwartet uns an den seltsamsten Orten und zu den sonderbarsten Zeiten. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir unseren kleinen, verlorenen Freund. Hier nun endlich, nur für Sie, der beste Komiker der Welt, Paul Panzer. Vielen Dank, Freunde, Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank, herzlich willkommen mal wieder in Kotzputz. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ja. Neues Programm, Glücksritter, von Pech verfolgt. Also Freunde, wenn es nach mir geht, der Untertitel hätte völlig gereicht. Ne? Ich hat dieses Jahr nur Pech. Nur. Es ist immer schön zu sehen, wie empathiefähig ihr seid. Ja. War ja auch ganz ehrlich, habe ich rausgehört. Ne? Dieses, oh. Nee, ich habe nur Pech gehabt dieses Jahr. Ja. Ich habe einen ganzen Sommer über ein neues Programm geschrieben, viel recherchiert zum Thema Glück. Ja. Mit Menschen gesprochen, viel Zeit in der Kneipe verbracht. Ja, direkt am Puls der Zeit, auch mal über Nacht geblieben. Ja, viel Ärger mit Hilde bekommen. Mensch, Paul, was soll das? Ich sag, Hilde, du hast keine Ahnung von Arbeit, weißt du das? Ja? Ich recherchiere. Glück hat viele Gesichter. Ja? War auf der Suche nach dem Glück. Ich war in der Eifel, hab Bäume umarmt. Soll glücklich machen, Bäume umarmen. Habe ich bei uns gelesen im Amtsblättchen, ne? Umarmen Sie Bäume, zurück zur Natur, werden Sie glücklich. 130 Euro der Kurs. Da stand ich da mit 6 anderen Gestörten, morgens um 7 in der Eifel, hatte so eine Eiche im Arm. Schweinekalt. Der Veranstalter saß in so einem geheizten Wohnwagen und winkte immer mal raus, so aus dem Fenster, wo ich gedacht habe, naja, hier wird zumindest einer glücklich. Nach einer halben Stunde war der Kurs vorbei. Schon gab's Ärger. Ich pack meine Motorsäge aus. Was machen Sie denn? Ich sag, ich zahle doch nicht so viel Geld, nur um den Baum zu umarmen, Junge. Ich brauche Kaminholz. Kriegst du das Ding in deine Rübe rein? Glück, Freunde. Ja, was ist Glück? Wenn man sich mit Glück beschäftigt, worauf man immer wieder stößt, ist das Thema Familie. Familie macht glücklich, sagen sie. Da stehst du da, ne, als Laie und fragst dich, ja, wann fängt's denn an? Wann setzt das ein? Das Familie ist ja auch sowas Nervenaufreibendes. Ne? Ja. Meine Kinder sind gerade in einer schwierigen Phase, ne? Werden älter, sind in so einer Teenager-Phase. Ne? Teenager, ja, hier. Teenager, ne? So schon nicht mehr klein, aber auch noch nicht groß. Teenager. Boll ist gerade in seiner Party-Phase. Macht viel Party. Party. Party, feiern, Musik. Ne? Cording, Mr. Raider, Cording, Mr. Wrong. Ne? So ein paar. Hey, und das für einen Typen wie Bolle. Bolle ist ja auch ein Nerd. Ne? Bolle ist ein richtiger Nerd. Nerd ist Englisch, heißt keine Freunde. Aber er hat doch zwei gefunden, ne? Aus der gleichen Gruppe. Und die treffen sich immer am Wochenende so reihum, mal beim einen, mal beim anderen, um, wie sagt er, vorzuglühen. Treffen sich zum Vorglühen. Ne? Trinken Alkohol. Trinken dann Alkohol, bis nicht mehr geht. Und dann gehen sie los. Ne? Gehen in eine Bar, trinken Wasser und sind voll. Und da bist du als Elternteil gefragt, dass du dem entgegenwirkst. Ich sag, Bolle, du wirst nicht schlauer, nur weil dein Whisky Teachers heißt. Ja. Hör auf damit. Kümmer dich um deine Ausbildung, um die wesentlichen Dinge. Aber der sitzt dann nach so einem Feierwochenende montags immer wie so eine Moorleiche am Frühstückstisch. Ne? Als wäre er in die Kehrmaschine gekommen. So sieht er aus. Ich sag, sag mal, Freundchen, hattest du heute nicht ein Vorstellungsgespräch? Jo, hey, Bro. Sehe ich so schlimm aus? Ne? Hab ich Augenringe? Ich sag, Hilde, guck mal, der Panda spricht. Natürlich hast du Augenringe. Dann denkt man immer, na ja, wir haben ja noch eine Tochter, ne? Die Mädchen sind ja viel besser. Noch schlimmer. Nur unterwegs. Nur an Feiern. Ne? In der Disco. Nur in der Disco. Obwohl, hey, Freunde, dürft ihr heute nicht mehr sagen, Disco. Wer Disco sagt, kommt nicht mehr rein. Ne? Das ist out. Die sagen Bar oder Club. Club heißt heute, nicht mehr Disco. Club. Fifi-Club. Bikini-Club. Muschi-Club. So heißen die Läden heute, ne? Demnächst treffen die sich beim Fressnapf. Nein, Disco sagen wir, die schon Älteren. Die schon nicht mehr zum inneren Kreis gehören, die nicht mehr reinkommen. Wer heute noch Disco sagt, der denkt an so Läden, wo so Musik läuft wie er gehört zu mir, wie sein Name an der Tür. Nur noch einer auf der Tanzfläche, ne? Der Rest steht hier mit Gicht an der Bar und muss das Getränk schon mit zwei Händen nehmen. Ne? Na, Kleine, gehen wir tanzen? Ne? Die lacht dich aus von wegen gehen, ne? Mit deinem Gehfrei hier, Cousin. Ne? Ja. Kommen wir alle hin. Stehen wir demnächst an der Bar. Wenn wir uns nicht bewegen, sehen wir aus wie ein Kratzbaum. Das sind die. Disco. Ihr müsst auf eure Kinder aufpassen. Ne? Das sind die Läden, wo die sogar Drogen nehmen. Die nehmen Drogen. Ecstasy. Die nehmen Ecstasy. Wo so Saskia sagt, ja, ist so eine synthetische Droge, da kann man 3 Tage durchtanzen. Ich sag, nimm das Zeug doch mal vor der Berufsschule. Du musst aufpassen, dass du den Kontakt zu deinen Kindern nicht verlierst. Ne? Du musst quasi mittrinken. Ich hole sie sogar immer selber ab. in dem Club, ne? Ja, musst du doch, ne? Ich warte ja nicht auf irgendeinen so Typen, der sagt, bring dich nach Hause, ne? Ja. Auf die Art sind mir schon ein paar Pferde aus dem Stall weggekommen, du. Das sag ich dir. Hol die immer ab, Wochenende. Ja, wenn die weggehen, in Club, Großraumclub, im Gewerbegebiet, hol ich sie ab, abends um 11. War ein bisschen komisch, weil ich gemerkt habe, teilweise hat der Laden noch gar nicht offen. Ne? Steht natürlich doof da, aber im Regelfall hole ich sie dann ab. Park schön meinen Lader vor der Tür. Und dann hole ich sie. Ne? Wenn ich reinkomme. Das war bei mir ja schon früher so als Jugendlicher, ne? Aber daran merkst du, dass du älter geworden bist. Früher hat der Türsteher zu mir gesagt, du kommst hier nicht rein, du Spacko, ne? Heute sagen die, sie kommen hier nicht rein, sie Spacko. Ne? Die siezen dich. Bist älter geworden. Mit Türstehern hatte ich immer meinen Ärger. Chicory ist das, Chicory. Hier, die Chicory. Ha? Die Leute an der Tür. Früher konnte man damit umgehen, das waren früher andere Typen. Riesentypen. Ha? Tetzo Toviert. Ah, hier, Meerjungfrau. Ein Klavier oder ein Auto, ne? Hier auf der Fingerknöchel, Piemel mit einem M, so, das. Das waren die Typen. Heute stehen die in der Tür hier, haben feine Anzüge an. Ne? Von C&A, ja, na. Knopf im Ohr, so ein, hier, steif, ja. Immer Ärger gehabt mit denen. Ich hole vor ein paar Wochen meine Tochter ab, parken Lader wieder direkt von Dings, komm so zum Eingang, Türsteher, Chicory. Ich so vorbei, er so, sag, was ist, springt der Diesel nicht an oder was? Und dann merkte ich, schon wieder einen falschen Ton getroffen. Wieder. Jacke abgeben. Ich sag, was? Jacke abgeben. Guckst du, Garderobe, Jacke, 5 €. Ich sag, nein, ich hol nur meine Tochter ab. Ja, egal, Jacke abgeben. Ich sag, ich hol nur meine Tochter ab. Jacke abgeben. Ich hatte gerade so einen Anti-Aggressionskurs hinter mir. Ne? Hol also meine Wutknet-Eule aus der Tasche. Ich sag, pass auf, Spartakus. Ich hol nur meine Tochter ab, ich brauch meine Jacke nicht abgeben. Dann versammelten sich schon 2, 3 andere Chicory-Türsteher hinter ihm. Ja, wurde also dunkel. Ich denk, Paul, jetzt musst du deeskalierend wirken. Ich sag auch, holt der Kleine seine Freunde? Ja. Hatte irgendwie wieder einen falschen Ton getroffen. Da kam aber Gott sei Dank so ein kleiner ein ganz kleiner Türsteher. So ein Bobfahrer. Ne? Und das war scheinbar der Chef von dieser Bande. Und der sagt dann, ja, ist gut, holen Sie Ihre Tochter und dann hauen Sie ab. Ne? Ja. Und dann kam auch so Saskia. Und wir gehen so. Und dann höre ich doch im Weggehen diesen kleinen Türsteher sagen, guck mal, jetzt bringt die Maus Opa zurück ins Altersheim. Und da muss ich so Saskia loben, ne? Die hat die Situation gerettet. Ne? Die sagt, komm Papa, wir gehen, lass doch, ein Spinner halt. Ne? Ich sag, ja. Sag ich, weißt du eigentlich, wie man kleinen Türsteher nennt? Hä? Sicherheitshalber. Und dann fing der Abend erst an. Wusstet ihr eigentlich, dass Glück etwas rein Biochemisches ist in unserer Rübe oben? Unser Gehirn schwimmt förmlich in Flüssigkeit. Bei den meisten. Ne? Gibt ein paar Menschen weggetrocknet, nur noch Torf. Ne? Diese Torfköpfe. Ne? Aber Alles, was wir tun in unserem Leben, was wir machen, was uns froh macht oder traurig, ist bestimmt durch Chemie. Ja? Wenn wir etwas machen, was uns gefällt, werden Glücksphäromone ausgeströmt, Endorphine, Dopamin. Es gibt so Auslöser für Glück. Trigger, sagt der Profi. Ne? Du machst was, was dir gefällt und dein Körper wird von innen gestreichelt. Schaffen sonst nur die Chippendales. Ne? Aber das ist eigentlich Glück. Ziemlich profan. Ne? Könnte man sagen, ja, ist doch einfach, Mensch, dann kann ich doch glücklich sein. Ja, am Arsch. Es ist sehr komplex. Sehr komplex. Aber bleiben wir mal am Anfang bei diesen Triggern. Auslöser für Glück. Jetzt nehme ich mal Hilde, meine Frau. Ne? Nein, Hilde ist kein Auslöser für Glück, aber Hilde hat... Nein, schon, ich wollte... Ach Mann, dreht mir doch nicht das... Okay, ihr habt recht. Hilde zum Beispiel geht gerne, wie alle Frauen, shoppen. Einkaufen. Oh, neue Tasche. Oh, ich habe ja erst 500, ja, die brauche ich. Ne? Schuhe. Oh, wie toll, guck mal. Oh, und die Sohle. Stehst daneben, ja, toll. Ich habe zwei Paar. Sommer, Winter, reicht. Ne? Frauen haben gerne Sachen. Frauen lieben Sachen. Hilde hat einmal im Monat Mädels-Tag. Mädels-Tag, kennt ihr, ne? Ist ein Begriff, Mädels. Das Verrückte ist, egal wie alt die Damen sind, es heißt immer Mädels-Tag, ne? So niedlich, ne? Die Mädchen sind 15, ja, Mädels-Tag, 20, Mädels-Tag, 30, Mädels-Tag, mit 60, oh, wir haben Mädels-Tag. Wie Hilde und ihre Gruppe, weißt du? Optisch dem Tod, gerade noch von der Schippe gesprungen. Ist immer noch Mädelstag, ne? Ich sag, Hilde, euer nächster Mädelstag findet im Krematorium statt. Ne? Warum sagt ihr immer Mädelstag? Das ist unrealistisch. Die treffen sich dann, ne? Treffen sich irgendwo in der Stadt, trinken so 7, 8 Prosecco. Ne? Und dann, wenn sie nicht mehr so ganz klar die Preisschilder lesen können, dann gehen sie einkaufen mit der Kreditkarte von Paul. Ja. Komm, soll sie doch, ne? Wenn die Frauen glücklich sind. Ja. Die haben einen in dieser Gruppe, also eine, die kann ich überhaupt nicht leiden. Furchtbare Frau, Eugenia. Die heißt wirklich Eugenia. Wie kann man denn Eugenia heißen? Hä? Nomen est omen, Eugenia. Ein Name wie ein Kriegsschiff. MS Eugenia, ja, ja. Und das ist auch die einzige, die ich nicht leiden kann. Ne? Die anderen sind alle, ja, harmlos, nett. Hä? Aber Eugenia ist so die Anstifterin in der Gruppe. Ne? Ist auch die einzige Frau ohne Mann, der ist dort. Ne? Den hat sie schon vor Jahren in die ewigen Jagdgründe geredet. Hat schön mit dem Erbe rumspekuliert. Und die versucht, die anderen verheirateten Frauen immer zu beeinflussen, ne? Hey, dein Mantel, ach komm, der ist eh doof und so. Kauf dir doch den Mantel, gönn dir doch mal was. Ha? Versucht also die anderen immer auf die dunkle Seite rüber zu ziehen. Ne? Ich nenne die auch immer Tante Vader. Holt Hilde mal ab mit ihrem dämlichen, goldfarbenen Mercedes. Ne? Den Todesstern, wie ich ihn nenne. Und dann fahren die zum Mädelstag. Und die hetzt die immer auf gegen mich. Ich weiß noch, ne, jetzt im Sommer, ach Hilde, Mensch, kauf dir doch den Mantel, der ist doch toll. Was soll dein Mann schon da sagen? Ne? Wenn er da ist, ist er da. Der lässt dich den wohl kaum wieder umtauschen. Ich sag so, Hilde, jetzt fahren wir beide zurück in die Stadt und du gibst das Ding zurück. Paul, das kann ich nicht machen. Wie peinlich ist das denn? Außerdem haben die Geschäfte schon zu. Sag ich, kein Problem, nehmen wir Isomatte mit. Sag ich, bis morgen früh die erste. Frauen haben so diesen Impuls, dass ihnen besser geht, wenn sie was kaufen. Ne? Macht sie glücklich, oft nur für Momente, aber dann ist schon überwiesen. Die Frau hat so diesen, ich kaufe, also bin ich. Und das kann der größte Schwachsinn sein. Hilde hat das. Selbst wenn Hilde normal einkaufen ist, Lebensmittel, ne, beim Aldi, Lidl, Edeka, Rewe. Kennt ihr diese Chibo-Ecke? Chibo. Eigentlich Kaffee, ne? Chibo. Die haben aber jetzt in vielen Supermärkten so eine Plastikdrecksecke, ne? Wo die nur so einen Schrott verkaufen aus China. Hilde kann da nicht vorbeigehen ohne, können wir brauchen, ne? So ein Roll. Ist wie ein Reflex, wie eine Zwangsstörung. Die bringt immer irgendeinen Scheiß mit vom Chibo-Shop. Was gibt's im Chibo-Shop? Pass auf. Hier, diese kleinen Eierschneidemaschinen. Kennt ihr die? Legst ein Ei rein, hart gekocht. Gut. Machst die Harfe nach unten. Dann hast so 9 Scheiben. Kennt ihr die Dinger? Wir haben 16 von den Dingern zu Hause. Weil Hilde immer... Ich sag, Hilde, wann soll sowas denn kaputt gehen? Und wer braucht sowas? Mal ganz im Ernst. Wer braucht so ein Ding? Kein Mann. Nein. Ihr Frauen wisst überhaupt nicht, wie ein Mann ein Ei isst. An die Lippen halten, weg. Mit Unterdruck. Hilde denkt, ach Gott, schön, ach, süße Verpackung, ne? Brauche ich, nehme ich mit. Noch so ein, was gibt noch so ein Produkt im Chibo-Shop? Die haben ganzjährig für Ostern Eierfarbe, diese Tabletten. Kostet nicht viel, ne? 80 Cent, so Tütchen, alle Farben drin. Hast du schon mal gesehen? Ja? Jedes Mal. Ach ja, doch, ich brauche, ne? Ich glaube, jeden Tag in Deutschland werden 6 Millionen Eier gegessen. Wir hätten Farbe für alle. Ich sag, Hilde, gib doch nicht so ein Geld aus für so einen Mist. Ja, aber wenn wir es doch brauchen. Hilde wird einfach glücklich durch alles, was ein Strichcode hat. Ich glaube sogar manchmal, es ist das Geräusch an der Kasse, wenn es über den Scanner läuft. Ne? Dieses Tüdelüt. Tüdelüt. Tüdelüt. Tüdelüt. Tüdelüt. Ich habe schon mal überlegt, so eine Kasse bei uns im Schlafzimmer aufzunehmen. Was macht noch glücklich hier? Macht mal ein bisschen mit. Angeln, ja! Angeln macht glücklich. Alle Frauen verdrehen die Augen, Urlaub auch, ja. Junge, das wird eine Frau nie verstehen, was so toll ist an Angeln. Ne? Angeln ist einfach toll, da ist der Mann bei sich, das ist etwas Kontemplatives. Ne? Du bist abgeschnitten von der Welt. Das verstehen nur Männer, ne? Dass wir so 30 Minuten dastehen mit so einem Haken. Das kann auch nur ein Mann, ne? Da brauchst du wirklich begrenzte Hirnkapazität, um alles andere auszublenden, ne? Eine Frau hätte nie die Ruhe. Eine Frau hätte nie die Ruhe. Und dann der große Moment, hä? So, Pause. Was macht noch glücklich? Hä? Urlaub? Hä? Geld. Was noch? Hä? Autos, ja? Was noch? Essen. Stimmt leider. Hä? Hat man nachgewiesen. Essen macht glücklich. Kurioserweise auch da wieder Frauen anders als Männer. Hilde hatte sich so ein Buch gekauft, ne, über Erotik, wieder zurückfinden und also Kochen und Erotik. Sagt sie, Paul, wir müssen mehr zusammen machen. Lass uns zusammen kochen. So, ja. Ich sag, was meinst du? Ne? Ja, wir bereiten das Essen gemeinsam zu. Ne? Allein schon dieses Essen zubereiten. Was meint sie? Ist es der, wer holt einen Dosenöffner? Ich verstehe das nicht, einfach die Frage nicht. Dann musste ich mit ihr so einen Film gucken, so ein Leidenschafts-Erotik-Ding. Hier 9,5 Wochen mit Micky Rauke und einer Frau, wo die sich gegenseitig so Kirschen, Sprühsahne in den Mund. Ich sag, Hilde, wir sind schon ewig verheiratet, das dauert nicht mehr lange, da füttern wir uns ohnehin. Ja? Lass uns noch ein paar Jahre warten, dann füttern wir uns. Oh. Die hat immer Ideen. Ja, kommen wir hier zusammen in der Küche. Ja, da stehst du herum, ne? Doch Motoröl an den Finger. Ja, Paul, putzt du doch das Gemüse. Bin ich Sisyphus? Warum soll ich denn jetzt... Du wäschst doch auch kein Auto, das kein TÜV mehr hat, oder? Warum soll ich denn Gemüse putzen? Einen Tag in dieser Woche durfte ich bestimmen. Ich sag, herrlich. Schatz, wir kochen nicht, wir grillen. Ne? Elektrogrill auf 3, sag ich, Sisse, Vorbereitung beendet. Ne? Lad mein Fleisch ab. Da kommt Hilde mit so einem Porzellanteller. Ich sag, wir brauchen keine Grillanzünder, das ist ein Elektrogrill. Nein, nein, das ist Tofu, was? Wo kann ich das denn hinlegen? Ich sag, draußen ist der Komposthaufen. Das ist, aber bitte bleib von meinem Grill weg. Ja. Männer sind da ganz anders aufgestellt, gerade auch was Glück und Essen betrifft. Männer brauchen 2 Dinge beim Essen, um glücklich zu sein. Fernsehen und viel. Damit die Frauen das mal verstehen, so eine Idealsituation. Ne? Wir kommen nach Hause, haben richtig Hunger, schließen zu Hause die Haustür auf, kommen rein und merken überraschenderweise niemand zu Hause. Yes. Schnell Fernseher an. D-Max, Krabbenfischer, Gasmonkey, so. Backofen auf 300, ein paar Pizzen raus, rein. Na ja, komm, außen Cross, innen Eis, egal. So sind wir, auf den Punkt. Lang der Hub, kurz die Pause. Wir lieben das. Wir gucken gerne Krabbenfischer oder irgend so ein Survival-Typ. Ich lieb das, ne? Survival. Du siehst also, du bist umgeben von Lebensmitteln, so Pizzen und Brote und guckst einem zu, der gerade noch an so einem Hering nagt, ne? Und so. Und wenn wir dann schon satt sind, dann sitzen wir da und sagen, das könnte ich auch. So sind wir Männer, ne? Das könnte ich auch, ne? Wir sitzen also da, haben unsere Lebensmittel postiert. Die Sendung fängt an und dann hören wir das Türschloss. Die Frau kommt nach Hause. Glück ist so flüchtig. Essen macht dann glücklich, wenn man allein ist. Dann kann jeder, wie er will. Ja. Aber es stimmt schon, Essen an sich macht glücklich. Hat man bewiesen, ne? Wie und fett. Hast du gesagt und fett? Kommt ja immer darauf an, was man isst. Ne? Meine Tochter war ja lange Vegetarier. Ist sie auch Vegetarier? Bist du Vegetarier? Du isst nur hier Dings? Na, guck mal, er guckt noch ganz. Du nicht, ne? Du bist kein... Naja, Hauptsache sie war mit, ne? Susaska ist ja ein Schritt weiter. Susaska ist Frutaria. Frutaria. Frutaria. Wie übersetze ich das? Ja, vielleicht mit Kompost am besten. Frutaria essen Obst und Gemüse. Aber nicht einfach so. Frutaria essen nur Obst und Gemüse, das von der Mutterpflanze freigegeben wurde. Die pflücken sich nicht einen Apfel vom Baum, nein, die warten, bis der Apfel sich entscheidet, sich vom Baum zu lösen und damit signalisiert, iss mich. Ich bin soweit. Darum sind die meisten, die wollen niemandem Schaden zufügen, auf keiner Ebene. Darum sind die meisten Frutarier so dünn, die warten noch auf die Einverständniserklärung vom Hauptmenü. Nimm mal so ein Mittagessen, Spinat, Fischstäbchen, Kartoffeln. Na, Spinat hat vielleicht schon okay gesagt, Fischstäbchen sowieso nicht. Ab, zurück in den Fluss, tschüss, Freunde. Ja. Aber die Kartoffeln haben noch nicht zugesagt, da warten wir noch. Die essen nur Kartoffeln, die sich von der Wurzel entfernt haben und damit gesagt haben, hey, ich habe alles erlebt im Leben. Na, du brauchst so eine Suizidkartoffel, die wirklich sagt, ich will gegessen werden, sonst essen die die nicht. Und ich bin ja Rheinländer. Wir Rheinländer sagen immer, komm, jeder so, wie er will. Na, jeder Jeck ist anders. Ich finde immer schlimm, wenn man das so aufoktroyiert bekommen hat. Mein bester Kumpel und Nachbar Karl ist Zwangsfrutarier. Der liebt Fleisch, aber der muss frutarisch sich ernähren, weil seine alte Frau, muss ein bisschen politisch korrekt bleiben, ne? Weil seine Frau sagt, wir sind jetzt Frutarier. Und die Anka, seine Frau, die sagt, wo es lang geht, ne? Die ist jetzt nicht unbedingt, die sieht nicht aus wie ein Frutarier, ne? Die sieht aus, als würde sie dreimal die Woche Gnu schlagen, aber die, wenn die zu ihrem Mann sagt, wir sind jetzt Frutarier, dann sagt er, ja, natürlich, natürlich, ich habe schon angefangen. Ja. Habe ich den bei mir sitzen, Paul, was soll ich denn machen? Ich sag, schlag sie doch mit den gleichen Mitteln. Sag, du bist Kreshtarier. Kreshtarier. Ich sag, du ernährst dich nur von Tieren, die angefahren wurden. Das gibt's doch. Du wartest auf dem Standstreifen von der A7. Und wenn dann irgend so ein BMW oder Tesla kommt, der vorne einen Fasan im Grill hängen hat, du kannst ja doch fragen, hör mal, willst du weiterleben? Und wenn der nix sagt, kannst du ihn fressen. Ja. Jeder von uns will glücklich sein. Es gibt so zwei Arten. Da gibt es offensichtliche Glück, so Euro-Jackpot, 130 Millionen. Zack. Da ist jetzt kaum einer, der sagt, nee, komm, will ich nicht, das stresst. Ne? Oh, neues Konto aufmachen, LKW-Führerschein machen, um das Zeug abzuholen, mache ich nicht. Das ist auch nicht das wesentliche Glück. Ha? Das Große liegt im Kleinen. Ha? Dieses kleine Glück, ha? Im Alltäglichen. Wir haben das ein bisschen vergessen, wir leben in so einer medialen Welt. Alles Schwachsinn, ne? Hier die Zeitschriften, Bunte, Gala, wo wir sitzen beim Friseur und lesen und denken, ach ja, toll, das hätte ich auch gerne. Ne? Hier Schauspieler Leonardo de Capricciosa, ja? Wie er von seiner Yacht springt und 9 Models hinterher. Ist nicht echt. Versuche ich Bolle immer wieder zu erklären. Bolle kam auch zu mir und meinte, oh, ich will auch eine Freundin wie Giselle Bündchen. Hast du keine Lösung, Papa? Ich sage, ich habe sogar ein Lösungswort. Spiegel. Du bist nicht Leonardo de Capricciosa, also finde deinen eigenen Weg. Ich meine, das ist echt so ein Kalenderabreißspruch. Jeder ist seines Glückes Schmidt, aber es stimmt. Ihr müsst euch fragen, was will ich eigentlich vom Leben? Und dann irgendwie versuchen, dorthin zu kommen. Ehe macht glücklich, Freunde. Ich weiß, ich bewege mich hier gerade auf so einem Minenfeld, aber wer von euch ist verheiratet? Flotzen hoch! Ach guck, alle die mit Mundwinkel nach unten. Ja. Ist wirklich gut, ne? Du kriegst ja auch Preise. Je länger du verheiratet bist, du kriegst ja hier diese Abwrackprämie. Nein. Silber, Hochzeit, ne? Silber, Gold, Ding, Eiserne, Kreuz. Du kriegst. Ja, ich schmeiß gerade ein paar Sachen durcheinander. Womit fängt's an? Wisst ihr das? Was kriegt man zuerst? Rosen? Holz? Holz? Was? Wie lang ist ein Rosen? 10 Jahre? Holz 5 Jahre. Holz ist 5. Holz, heißt das dann Holzhochzeit oder Hölzern oder Holz? Warum heißt das Holz? Keine Ahnung, kann man verbrennen, ne? Also Holzhochzeit. Ja, aber für die jungen Menschen noch viel zu lang, ne? Gibt ja auch Petersilienhochzeit, glaube ich. Aber die jungen Menschen, wenn die keine Lust mehr haben, trennen die sich, ne? Die brauchen noch was Schnelleres. Kresse. Kresse-Hochzeit. Ja, ich glaube, Kresse ist nach 4 Tagen draußen. Tschüss. Also, Silberhochzeit, Goldhochzeit, dann kommt schon Stein? Nee. Diamant. Wie lang ist Diamant? 60. 60 Jahre mit dem gleichen Ding, ne? Hey, und es ist nur Realzeit, nicht gefühlt. Das gibt's doch. Die ganzen Radiosender, die Temperaturen beim Wetter, immer echt und gefühlt, ne? Oh, meine Damen und Herren, hier heute da 17 Grad, gefühlt 15, und so ist das auch. Ne? Und Hild und ich, wir haben gefühlt schon fossilen Hochzeit. Ne? Wenn du als Mann nicht mehr bist als so ein Fußabdruck im Vorgarten. Ja, einfach. Ja, man muss schon so eine Leidensfähigkeit haben. Aber es sind immer schöne Partys, ne, wenn man so feiert, Silberhochzeit. Und wir haben Bilddokumente hier von Bolle. Bolle hat immer alles gefilmt, Video. Bolle ist ja so ein verkappter Regisseur, der das filmt. Ne? Wie heißt der Regisseur? Ja. Ich weiß noch, wie der angefangen hat, ne, mit seiner ersten Videokamera. Das war hier so ein... Ne? Die ersten Dinger, kennt ihr noch die ersten Videokameras? So Kassetten, du drückst auf Eject. Da denkst du, so ein Hörmann-Rolltor geht auf. Ne? Da legst du die Kassette ein. Mal schnell, gibt's nicht. Ne? Und so hat er sich weiterentwickelt. Und da komme ich eigentlich auf den nächsten Punkt. Was noch glücklich macht, Freunde, Hobbys. Sucht euch Hobbys, die euch glücklich machen. Angeln haben wir heute schon gehört. Wir sind ja oder leben leider in einer Zeit, wo der Beruf nicht mehr den Stellenwert hat, den er eigentlich haben sollte. Ja, Beruf im Sinne von Berufung. Heute ist Beruf einfach Job, Geld verdienen, ja? Brötchen auf den Tisch. Ja. Heißt aber nicht, dass wir den Beruf immer lieben oder wollen, ja. Wir wollen ja eigentlich so einen Job, wo wir sagen, ach komm, das ist so toll, ich vergesse die Zeit, und plötzlich kommt ein Kollege und sagt, hey Junge, Feierabend, was? Ja, ich war, gibt's nicht, ne? Wirst vielleicht geweckt und er sagt, hey, Zeit ist um, genau. Viele projizieren das auf ihr Hobby, ne? Hobbys. Hier, mein Nachbar, Karl, ist auch so ein Typ. Karl arbeitet, kurioserweise, trotz seiner Körpergröße, bei einer Chicory-Firma. Der ist Chicority, ne? Der macht nur Objektschutz. Der bewacht, macht auch nur Nachtdienst. Der bewacht ein Autokino. Nachts. Hey, sei nicht so gemein. Ja, ich weiß, da ist nichts, außer diese Steinleinwand, und die klaut ja jetzt keiner, ne? Ich meine, ich habe jetzt noch niemanden an der Grenze gesehen, wo die Zollleute sagen, was haben sie hinten drin? Ach, eine Leinwand vom Autokino. Gibt's nicht. Aber Karl kommt morgens nach Hause, ist ausgeschlafen. Und dann wird er glücklich, weil er dann sein Hobby ausleben kann, ne? Karl wollte immer Pilot werden und hat sich deshalb so einen Simulator von einer 747 zu Hause in Heizungsraum gebaut. 1:1, wirklich. Perfekt. Ne? Der kommt am Wochenende, wenn er Feierabend hat, nach Hause, direkt Heizungskeller, weißes Hemd an, hier, 4 goldene Streifen, Mütze, Heizungsraum, Schloss zu, draußen Aufkleber, Crew only. Ich weiß nicht, ob das was mit seiner Frau zu tun hat. Nein, aber wenn er jetzt mit seiner Frau klar käme, dann würde er sagen, hey, Schatz, ich habe ein Hobby, ich fliege eben nach Paris rüber. Der fliegt ja immer Echtzeit. Und der macht nur Langstrecke. Wirklich. Der hat diesen Flugsimulator im Heizungsraum, 747, und fliegt Echtzeit nach Australien. 27 Stunden nonstop. Der kommt nach Hause und sagt, hallo Schatz, ja, macht sich ein paar Brote, ne? Thermoskanne, Heizungsraum, Tür zu, startet. Ja? Und dann Autopilot. Ah, ne? Und dann fliegt der 27 Stunden ernsthaft nach Australien. Wenn er ankommt, ruft er auch zu Hause an. Also oben. Ne? Du Schatz, ich bin jetzt angekommen, bin ein bisschen müde, ne? Jetlag. Will nicht lange quatschen, hab ja noch einen Rückflug vor mir. Und dann kommt er kurz vor seiner Spätschicht, montags kommt er wieder an, ne? Und sagt, Schatz, ich bin weg. Ja, sorry, hab viel um die Ohren. Ne? Ich habe mal eine Bekannte von mir gefragt, ich sage, hast du auch ein Hobby, was dich wirklich glücklich macht? Und sie sagt, ja, ich stricke. Jetzt denkt man, stricken, ja, typisch Frau. Nein, die strickt Voodoo-Puppen. Aber ausschließlich von ihrem Mann. Tausende Voodoo-Puppen zu Hause, ne? Immer blaue Latzhose, keine Haare. Ich habe da am Anfang drüber gelacht, ne? Die hat so einen Hawaii-Urlaub gemacht und hat dann sich mit Voodoo und die strickt jetzt Voodoo-Puppen. Und der Mann hat chronisch Migräne. Bis sie mir so ein paar Puppen gezeigt hat, wo die Nadeln so durch den Kopf gehen. Ne? Die hat ja das. Und du brauchst ja, wenn du, ich weiß nicht, ob ihr euch damit auskennt, wenn du eine Voodoo-Puppe hast, brauchst du Teile von dem, den du voodooisieren willst. Ne? Und die reißt ihrem Mann regelmäßig nachts Nasenhaare aus. Und das finde ich jetzt für ein Hobby schon sehr speziell. Ne? Also die liegt nachts neben ihrem Mann, bis er eingeschlafen ist, und reißt dem Nasenhaare aus und verstrickt die mit. Gibt schon echt komische und kranke Hobbys, ne? Viele Männer haben als Hobby Eisenbahn, Modelleisenbahn. Ne? Das ist psychologisch einfach zu erklären, die wollen weg. Einfach weg. Ne? Ein Kumpel von mir hat auch Modelleisenbahn, war ich gucken, der hat auch keinen Kreis, der hat eine lange Strecke, die geht bis zum Nachbarort. Ich sag, jeder Psychologe hätte seine Freude daran, ne? Wenn du eine Strecke nur vom eigenen Haus, wo die Frau mitwohnt, wegbaust, die einfach immer weiter geradeaus geht. Ne? Bolle hatte auch schon immer komische Hobbys. Ne? Bolle ist im Moment voll auf Drohne. Kennt jemand von euch einen Drohnenpiloten privat? Ich sage euch, zieht weg. Das sind komische Leute, die suchen auch keinen Anschluss. Ne? Viele machen ja ein Hobby, weil sie andere Leute kennenlernen, nicht Drohnenpiloten. Die stehen ja auch bei Regen mit Kapuze im Park oder auf der Hundewiese. Die wollen keinen kennenlernen. Nur Ärger wegen Bolle. Ständig die Nachbarn, die klingeln. Hören Sie mal, Ihr Sohn... Klar, ist ihr Sohn, aber spinnt er noch mehr? Mit seiner Drohne. Das ist Lärmbelästigung. Kommt ein Nachbar und sagt, ich lag gestern Abend im Bett, ich konnte nicht einschlafen. Kommt Bolle und sagt, stimmt doch gar nicht. Bolle fliegt in die Häuser rein. Hab wirklich Schwierigkeiten damit. Aber besser als sein letztes Hobby, ne? Da lungerte er teilweise abends stundenlang am Flugplatz rum, ne? An den großen Verkehrsflughäfen, am Zaun mit seinem Laser. Flugzeuge lasern. Ich sag, Bolle, das ist verboten, das weißt du schon, ne? Ja, ja, ich grüß die nur. Ich sag, die wollen nicht gegrüßt werden, die sind im Landeanflug. Glück ist für jeden was anderes, ne? Jeder von uns hängt so im Alltag fest, in seinem Hamsterrad, macht seinen Job. Wir träumen immer alle und sagen, ach, ich würde gern dies und das und eigentlich will ich ja. Und es ist so schwer, diesen Sprung von, ich stelle mir das nur vor, bis, ich mache es jetzt einfach. Ha? Macht kaum jemand. Wir bleiben immer bei dem, was wir machen und nehmen so das kleinere Übel, was wir Leben nennen. Es ist schwer, ne? Für jeden ist ja auch Glück was anderes. Gerade je älter man wird, für einen 20-Jährigen ist Glück was anderes wie für einen 50-Jährigen. Jetzt Bolle mal wieder ausgenommen, ne? Bolle freut sich heute noch, wenn er in seiner Cornflakes-Packung einen Minion findet. Na, wo ich mal. Ja. Ich glaube, wir müssen wieder zurück zu diesem Reduzierten, ne? Zu sagen, ey, was macht mich glücklich, das mache ich jetzt. Ja? Aber durch die Medien, wir kriegen ja immer alles vorgegaukelt. Du brauchst dies, du brauchst das, haben, haben, Konsum, will ich haben, toll. Ja? Sehe ich jetzt wieder beim Telefon. Gibt ja von Apfel dieses neue, wie heißt das hier? iPhone X. Meine halbe Nachbarschaft ist nicht zu Hause, weil die vorm Apple-Laden pennen im Zelt. Weil sie ein iPhone X wollen. iPhone. Neue von Apfel, iPhone X. Kostet 1.300 Euro. Da hätte sie früher die Post von gekauft. Schwachsinn. Ja. Und gerade die Jugend, ne? Hier, die Jugendlichen, wo sind sie wieder? Ne? Ja. Die können gar nicht mehr ohne. Die kennen ja auch gar nicht die Zeit von Telefon, ne? Von Smartphone. Früher ist ein Kind auf die Welt gekommen, hat nach der Mami gerufen. Heute rufen die nach dem Ladekabel. Wie alt bist du? 13. Ja, schönes Hemd. 13. Und wie heißt du? Wie? Jerry. Jerry? Ach, doch, richtig. Hey, ich mache einen Spatz. Ich bin gut. Ja, Jerry. Hast du auch ein Telefon? Was? Was denn für eins? Samsung. Ja. Aber auch, ne? Ohne Kabel. Hier, über. Kennst du noch Festnetz? Ne? Macht dir Angst, ne? Hey, Jerry, wir hatten früher Telefone, die waren an der Wand festgeschraubt. Ja? Ich bin so eine Zwischengeneration. Ich kenne ja beides, ne? Aber ich weiß noch, als ich so in der Ausbildung war, ich habe mal ein Handwerk gelernt, habe Schweißer gelernt, war bei so einer Firma, Rhein Braun. Kennt ihr vielleicht, ne? Die baggern diese Naturschutzseen. Und da habe ich die Ausbildung gemacht. Und da gab es kein Handy, ne? Wenn dich jemand erreichen wollte, zum Beispiel deine Mutter, dann musste die im Betrieb anrufen. Wir waren so 50 Auszubildende und dann klingelte beim Meister im Büro das Telefon. Festnetz. Da kam der Meister völlig genervt aus seiner Bude raus und hat durch die ganze Halle gebrüllt. Pancha! Deine Mutter! Oh. Musst du an allen verweinen, alle so, ah, der Bammer ruft an, ne? Hä? Der Mama am Telefon. Man denkt, schlimmer geht's nicht. Doch, wenn die Freundin anrief. Oh. Freundin rief an. Gleiche Situation. Meister kam wieder raus. Pancha, deine Alte. Dann musstest du in das Meisterbüro. Und da saßen die Ausbilder an so kleinen Tischen hier, völlig gelangweilt. Ne? Ein Telefon an der Wand, so ein Bagalit-Telefon mit Wellscheibe. Da saßen die da, wollten alles mitkriegen. Ja? Ich bin's. Wo bist du? Ich sag, wo hast du denn angerufen? Ich sag, da bin ich. Ja. Und das Schlimme ist, schon am zu Beginn des Telefonats hattest du schon Angst, weil du genau wusstest, was am Ende kommt. Wenn sie am Ende sagt, ich hab dich lieb. Da saß der erste Ausbilder, ne? Ja. Hey, ich hab dich lieb. Ja, das ist eine gute Sache. Hey, was ist los? Ja, ich bin halt hier, ne? Wo du angerufen hast. Ja, nicht alleine. Du wusstest, das nimmt kein gutes Ende. Weil sie bleibt dran. Und wird langsam sauer. Hey, ich hab dich lieb. Ja, das kommt hier total richtig gut an. So, ne? Und das auch zurück, ne? Hä? Ich hab dich lieb. Ja, so kann's laufen. Du musst dich entscheiden, machst du Schluss oder kündigst du? Du kannst doch nicht sagen, ich hab dich auch lieb. Ja, im Handwerksbetrieb, alles klar. Der Job ist gelaufen. Hä? Zwischenprüfung 6. Spinnt hier. Telefon. Jetzt haben sie ja bei Apfel oder auch Samsung, mir egal, haben ja so ein neues Folterinstrument erfunden für die Frauen. Sprachnachricht. Die brauchen nicht mehr tippen. Keine Sehnscheinentzündung mehr. Die können sprechen. Ohne Begrenzung, ne? Ich krieg also von meiner Tochter zum Beispiel, so Saskia, eine Sprachnachricht, 36 Minuten. Tja. Und es wird nicht markiert, wo die eigentliche Info ist. Hör dir das mal an, das sind Hörspiele. Du weißt, du musst irgendwann deine Tochter abholen, ich krieg die Nachricht. 36 Minuten. Drückst auf Play, dann fängst an. Sie im Auto. Hallo, Paps, ich bin's. Hör mal, bleib mal dran, Polizei. Kriegst du alles mit? Dann pack die ein. Moment. Ups. Oh, nur 5 Mal, sie ist drin. Läuft. Das krieg ich als Sprachnachricht. Ich weiß mittlerweile, wo die Infos versteckt sind. In der letzten Minute muss einfach nach hinten ziehen. Ah, und da läuft dann schon. Ja, ich hab da. Also um 17 Uhr. Okay, tschüss. Was macht noch glücklich? Hä? Ihr müsst noch mal mitarbeiten. Komm, letzte Mal heute. Was macht glücklich? Was? Hast du 6 gesagt? Ich dachte, das käme von ihm, aber... Naja, ihr wart ja schon. Ich wollte das Thema eigentlich aussparen, aber in der Tat, 6, das ist wissenschaftlich bewiesen. Ich muss anders anfangen. 6. Es gibt Experimente mit Ratten. Ich habe nur gesagt, es gibt Experimente mit Ratten. Ich habe euch nicht gesagt, alle Singles sollen sich Ratten anschaffen. Es gibt Experimente mit Ratten. Die hat man verkabelt mit ihren Hypothalamus-Teil im Gehirn und hat sich vor die Wahl gestellt, wollt ihr Glücksphäromone, wenn ihr was esst oder wenn ihr Sex habt. Diese Ratten sind verhungert. Ach, darum bist du so dünn. Ihr seid ein paar Arschgeigen. Lasst mich doch mal ausreden. Gerade wenn man lange verheiratet ist, es gibt hier der Blogger. Goethe sagt, die Leidenschaft geht, die Liebe bleibt. Ja, und so ist es, wenn man lange verheiratet ist. Hilde kam im Sommer und meinte, Paul, hör mal, ich habe mir überlegt, ich will dieses Thema Leidenschaft nicht aufgeben, ich will das wieder auffrischen. Ich sage, Hilde, mach doch am Wochenende, da bin ich beim Angeln. Nee, sagt sie, du kommst mit. Sie sagt, du musst nichts machen, ich habe so ein komplettes Wochenende organisiert, wir fahren nach Hamburg. Okay, dann fahren wir halt nach. Ich sage, ich kümmere mich, ich gehe tanken. Nee, sagt sie, du brauchst nichts machen. Wir fahren mit dem Butz. Hilde hatte Butz gebucht, Fixbus. Kennt ihr Fixbus? Die meinen, die so Städtereisen, diese grünen Fixbus. Ne? Ich sage, Hilde, wir können doch mit dem Auto. Nein, du sollst mal nichts machen, wir fahren Fixbus. Hat gebucht online. Wir also zu so einem Treffpunkt für Fixbus. Ich verstehe, Leute. Ich verstehe es wirklich, wenn man heute auf jeden Fall nicht gucken muss und sparen muss. Fahrt nicht mit Fixbus. Katastrophe. Mein Sitzplatz sah aus wie ein Tatort. Ja. Wir hatten nicht mal zusammenhängende Plätze neben, was ja nicht schlecht war, aber... Neben mir saß so ein junger Typ mit seinem Handy, ne, war ständig und brüllte immer Richtung Butzfahrer. Hey, das ist kein Netz! Kein Netz! Hey, kein Netz! Spacko, kein Netz! Ich halte immer weiter. Kein Netz! Mein Ohr war hier. Sag, kein Netz! Ey, kein Netz! Ich sag, hey, Amigo, wenn du noch einmal sagst, kein Netz, ne, dann ist das Nächste, was du sagst, kein Bus. Verstehen wir uns? Ja? Ich fahre mit meiner Frau nach Hamburg. Wir also nach Hamburg. Kommen an. Wir zum Hotel, hatte sie auch organisiert, muss ich wirklich sagen, auch übers Internet. Ne? Geht ja heute alles übers Internet. Ne? Hier diese Werbung, wo Secret, Best Hotel Secret. Ne? Diese Werbespot, wo die Frau so im Liegestuhl liegt und sagt, hey, pst, komm. Ich weiß, Top-Hotels zu billigen Preisen, aber ich darf nichts sagen. So, das sehen aber dann 7 Millionen Leute. Die standen alle im Foyer von diesem Hotel. Wir so also aufs Hotelzimmer. Ne? Ich sag, ja, toll, huhu, Leidenschaft. Ich sag, Hilde, ich würde vorschlagen, ich mach die Minibar leer, dann fahren wir moin nach Hause. Auch immer so ein Thema, ne? Minibar. Ich kenne die ja von den billigen Hotels, ne? Hier, wo Klo auf dem Flur ist, ne? Früher die Minibars hast du leer gemacht, Wasser reingefüllt, alles war gut. In den teuren Hotels, die Minibars, die haben Gewichtssensoren. Wenn du dann einen Wodka rausnimmst, Smirnoff, dann sieht die Rezeption, ah, guck mal, Panzer hat einen Smirnoff. Ich war also eine Stunde damit beschäftigt, Ersatzgewichte zu finden. Wie Indiana Jones, ne? So sah die Minibar auch aus. So eine Kugel von der Gardinenstange, ein Stück Badeschlappen, Zahnputzbecher, Metallbartube wegen Gewicht und so. Sag ich, Hilde, was... So, und dann kam sie so salamitechnikmäßig raus. Sie sagt, Paul, wir gehen jetzt in ein Musical. Musical. Katzen. Läuft in Hamburg. Musical Katzen. Ich hasse Musical. Hilde liebt Musical. Ne? Ich war auch schon ein paar Mal, wir waren schon König der Löwen. Katastrophe. Ne? Wir waren schon im Ruhrgebiet, in Bochum. Starleidexbrett. Kennt ihr das mit den Rollschuhen? Katastrophe. Ewig lange. Ich habe in der ersten Pause auf dem Parkplatz Land gesammelt und auf die Bahn geworfen. Das war so ein Moment, wo ich dachte, ja, das könnte was für mich werden. Ne? Wenn die da, Stahlleine, sag ich so, das ist, da, willkommen in meiner Show. Nein. Wir waren in Katzen. Die ersten 20 Minuten gehen, dann ist der Flachmann alle. Ich habe da auch eine ganz klare Meinung zu. Ja. Die singen ja in diesen Musicals auf Deutsch. Das sind aber gar keine Deutschen. Ja. Das sind Neuseeländer, Schweizer, Österreicher, Albaner. Die singen auf Deutsch, die können gar kein Deutsch. Die haben ihre deutschen Songtexte nur phonetisch gelernt. Und so singen die auch. Die Gambi-Katze, die ich mein, der nennt sich Jerry Fleckenfell. Hilde, Tränenwasser in den Augen vor Glück. Ich am Flachmann am Lecken. Da muss doch noch irgendwas drin sein. Da muss doch, bitte, lieber Gott, lass noch einen Tropfen drin sein. Das war schon bei König der Löwen so. Der Hauptdarsteller Neuseeländer. Kann es wirklich Liebe sein? Dann machen die Gesichter, als hätten sie Kleiderbügel im Hintern. Ja. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich versucht habe, meinen Körper zu verlassen. Es gibt ja so transzendale Ansätze, wo man sagt, der Geist verlässt seinen Körper, lässt ihn da sitzen, entschlammerseln und geht irgendwie an eine Currywurstbude. Ne? Und, aber du bist ja nur ein Geist, ne? Kannst einen Senfständer nicht bedienen, es geht nicht. Katastrophe. Irgendwann war es vorbei. Glück heißt manchmal auch Glück gewähren. Etwas für einen anderen tun, den man liebt. Nicht immer nur an sich denken. Sich selber mit der Nagelpistole ins Knie schießen. Und mal nichts sagen. Einfach die Fresse halten. Ja, das ist auch Glück. Ja? Und wenn Hilde dich anguckt und sagt, na, findest du das auch so toll? Einfach sagen ja und den Flachmann ganz fest drücken. Ja, das ist auch Glück. Mal was für einen anderen tun. Und ich dachte, es wäre gelaufen. Ich sag ja, Hilde. Ich sag mal, Projekt Leidenschaft, voller Erfolg. Wir nehmen jetzt einen Leihwagen und fahren nach Hause. Nee, sagt sie. Jetzt kommt das Hickleid. Ich sage, bitte lass es nicht werden, wie es sich anhört. Hilde mit mir in Hamburg auf der Repserbahn. Zielstrebig steht sie vorm Laden. Große Leuchtbuchstaben. Sado Maso. Ich denke, ja, wieder so ein hipper Name vom jungen, aufstrebenden Unternehmen. Ne? Sado Maso, Maso, das will ich. einfach ein verrückter Name von einer Firma. Ne? So, gibt ja so Friseure, die nennen sich Schnittgut oder so ein Hamburgerladen, ne? Einbürgerung. Ja, verrückt, crazy, Sado mal so, mal so. Hilde zieht mich rein in den Laden, wir stehen im Laden und ich denke, ja, ein Laden für Motorradkombis. Ich sage, Hilde, du weißt, ich habe nur Klasse 1. Ja, ja, ja. Überall Motorradlederkombis. Alle schwarz, teilweise mit Kapuze, ne? Gab ein paar Sportausführungen mit rotem Ball im Mund. Dann kam der Verkäufer. Hallo. Sag, oh, ein Kölner. Und während ich irgendwas sagen konnte, zeigt Hilde auf so einen Motorradkombi und sagt, der da. Und ich musste das Ding anziehen. Ganz schlecht verarbeitet. Ganz schlecht verarbeitet. Ne? Ich weiß nicht, wo die das haben nähen lassen. Der Reißverschluss war nicht hier, der war hier. Hilde sagt, den nehmen wir. Und ich wollte noch sagen, Und Hilde sagt, ich glaube, er will ihn gleich anlassen. Musik macht glücklich, habt ihr völlig richtig erfasst. Ja? Und das ist auch unabhängig, wo auf der Welt man spricht, Musik macht glücklich. Und ich war, als ich ein junger Typ war, ne, hier wie so ihr, voll in Love, junge Buschen. Ich hatte nie Kontakt zu Frauen. Ne? Ich war immer schüchtern. Nee, wirklich. War der im Freibad immer draußen lag. Ne? Also hinterm Zaun mit seiner Decke. Wirklich. Und ein Kumpel von mir, der hat immer so Gitarre gespielt, hat immer so eine Gruppe von Mädchen um sich, ne? War dann so der Poet, nee, komm, fahren wir zu dir oder zu mir. Und der hat mir gesagt, Paul, du musst Gitarre lernen, das mögen die. Musik geht direkt ins Herz und das stimmt ja auch, ne? Gerade wenn man so traurige Musik, wir wollen manchmal traurig sein, zum Beispiel A-Moll macht echt so. Sie guckt auch schon so, ne? Man hat so einen Mitleidsbonus. Ne? Ach komm, der Typ hat nur noch 3 Tage zu leben, nehme ich mit. Und so hatte ich die ersten Kontakte zu Mädchen und dann kamen aber die Beatles und Stones. Die haben auf Englisch gesungen und ich hatte ja kein Englisch in der Schule. Und habe dann einfach so getan, als könnte ich Englisch. Ne? Und das reichte für die Mädchen bei mir auf dem Dorf. Ne? Ja, es geht um die Musik. Sprache kann man so tun. So war auch mein Englisch, ne? Also wie Wanna send an Antoron on a free. Jetzt überlegen schon so ein paar. Scheiße, war das jetzt Englisch oder was? Einfach so tun. Klingt aber Englisch. You never burn in other than corn. Und dann habe ich so gelernt, wenn du jetzt noch ein paar englische Wörter einstreust, die du mal irgendwo gehört hast, dann zweifelt keiner mehr an, dass du Englisch kannst. Habt ihr so Wörter auf Englisch, die mit Glück zu tun haben? Lucky. Lucky geht immer. Ja. You're never ten and a half and a ducky, worse than seven of a lucky. So, und jetzt selbst die Halbengländer hier sagen, scheiße, der kann das. Der ist so ein Musik ist toll, ja. Mit Englisch, das kennt es. You'll be fountain and in turn. You're not on bus in time to change. He was an Nusse and Cottbus, er war ein Alkohol. So, ne? Es fügt sich dann zusammen. Und dann, dann war ich mal auf Montage in Frankreich. Da habe ich gedacht, das muss doch hier auch funktionieren. Und es tut's. Gleiche, ja, auf Französisch. Mach's gleiche Spökes, aber auf Französisch, ne? J'attache de romage de Russia. Si vous plaît, son appétit de portemonnaie, chant à la fin. Trottois, orange, hommage, des relais, fossile, bourrois. Hier, glänzende Augen, ja, ja, wir sind. Funktioniert immer. Was haben wir noch für Sprachen? Spanisch. Hier, ja, ja, Spanisch. Me gustaría una granizada de limones para la noche. Y sonará, me gustaría una granizada de limones. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Du rotzt die erste Reihe voll, aber egal, die dahinter lieben dich. Freu dir mal ein tolles Publikum. Vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Dankeschön, Cottbus. Vielen Dank, passt auf euch auf. Bleibt glücklich. Tschüss, Cottbus! Dankeschön. Vielen Dank.